Jetzt hörst du die zweite Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 3 und 4. Hi Nina, hier ist Sarah. Meine Eltern fahren morgen in den Freizeitpark. Da gibt es ein super tolles Schwimmbad. Ja, und da ist auch der Europaspielplatz. Das macht Spaß. Also komm bitte mit. Morgen kostet es nur 5 Euro. Du kannst mich bis 10 Uhr anrufen. Tschüss. Du hörst die zweite Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 3 und 4. Hi Nina, hier ist Sarah. Meine Eltern fahren morgen in den Freizeitpark. Da gibt es ein super tolles Schwimmbad. Ja, und da ist auch der Europaspielplatz. Das macht Spaß. Also komm bitte mit. Morgen kostet es nur 5 Euro. Du kannst mich bis 10 Uhr anrufen. Tschüss.